Vor ein paar Wochen hat der Herr zu mir gesprochen: Sag den Menschen, sie sollen auch während der Predigt in einem empfangsbereiten Zustand bleiben. Ihre Heilung kann sich jederzeit manifestieren. Ich kann sie einfach heilen, während sie dem Wort zuhören. Tatsächlich bist du in einer besonders günstigen Position, wenn du das Wort hörst. Denn genau dann empfängst du das Gute, den Segen des Wortes. Kann ich mal ein kräftiges Amen hören? Der Herr hat jemanden geheilt. Ja, letzte Woche hatten wir sogar mehr als nur ein Zeugnis. Ich habe mitten in der Predigt einfach aufgehört und gesagt, jemand wird gerade geheilt. Ich glaube, es war etwas mit dem Herzen oder irgendeine Entzündung, oder? Was war es nochmal? Erinnert ihr euch? War es eine Herzkrankheit? Jemand hatte in dem Moment Schmerzen und wurde sofort geheilt. Das Zeugnis kam später am Tag über einen unserer Pastoren zu mir. Preis den Herrn. Wir geben Jesus alle Ehre. Ich sage euch das, damit ihr versteht, es gibt keinen festgelegten Moment für Heilung, nachdem Gott dann nichts mehr tut. Nein, nein, nein. Gott weiß genau, was du gerade durchmachst. Er kennt deine Situation ganz genau. Aber Pastor, warum hat sich meine Heilung noch nicht gezeigt? Ich sage dir eins. Es hat sich bereits gebessert. Danke Gott dafür. Es gibt eine Stelle in der Bibel, normalerweise geschieht Heilung ja sofort. Aber in diesem einen Fall formuliert die Bibel es so: Das Kind begann sich zu erholen. Wann begann sich das Kind zu erholen? Was heißt das? Die Wiederherstellung hat begonnen, okay? Und die Bibel spricht davon, dass das Wort 30-fach, 60-fach und 100-fach Frucht bringt. Dasselbe gilt für das Wort der Heilung. Es kann sich 30-fach, 60-fach oder 100-fach zeigen. Oft geschieht es sofort, wie bei den Menschen, von denen wir eben gehört haben. Aber bei anderen hat die Heilung einfach schon begonnen. Sie wird sich zeigen. Und danke Gott für jede kleine Verbesserung. Zum Beispiel, vielleicht konntest du vorher deinen Arm nicht mal ein bisschen über die Schulter heben und jetzt kannst du es, auch wenn es noch wehtut. Danke Gott für diese 30-fache Heilung. Danke Gott. Vorher konntest du ihn überhaupt nicht heben. Danke Gott. Was Gott wirklich nicht gefällt, ist ein klagender, nörgelnder Geist. Man kommt in die Gemeinde, so viele gute Dinge passieren und man findet trotzdem etwas zum Kritisieren, oder? Pastor Lawrence sieht gut aus, alles läuft gut, aber man sucht nach einem Fehler bei ihm. Seht ihr, ich nehme Pastor Lawrence als Beispiel, nicht mich. Man findet Fehler bei den Musikern, Fehler da, Fehler dort. Feier doch lieber das Gute, das du sehen kannst. Sei jemand wie Jesus, jemand, der das Gold selbst im Dreck erkennt. Preis den Herrn. Ich habe eine Geschichte erzählt, sie stammt nicht aus der Bibel, also musst du sie nicht als verbindlich sehen, aber sie wird von verschiedenen Männern Gottes überliefert. Es ist eine mündlich überlieferte Geschichte. Jesus ging einmal durch ein Dorf und sah eine Menschenmenge, die in eine Grube starrte. Alle hielten sich die Nase zu, manche schauten angeekelt weg. Als Jesus näher kam, teilte sich die Menge, wie das Rote Meer, um ihn durchzulassen. Und da sah er, was der Grund für ihren Ekel war. Ein toter Hund, voller Fliegen. Und alle schauten auf Jesus, gespannt, was er sagen würde. Und er sagte: Perlen waren nie weißer als diese Zähne. Er sah etwas Schönes an diesem toten Tier, seine Zähne. Jemand sagte einmal über einen Mann Gottes: Du sagst nie etwas Schlechtes über irgendjemanden. Ich glaube, du würdest nicht mal etwas Schlechtes über den Teufel sagen. Und er antwortete: Weißt du was? Der Teufel ist sehr ausdauernd. Wirklich sehr ausdauernd. Das hebräische Wort für Klagen oder Murren ist Lun. Lun. Nein, nicht das Hokkien-Wort, das ein vulgärer Ausdruck ist. Ich meine das hebräische Lun. In der Bibel wird es oft verwendet, nicht nur fürs Klagen, sondern auch im Sinn von über Nacht bleiben, verweilen. Da heißt es dann zum Beispiel, so und so blieb dort über Nacht, der und der verbrachte dort die Nacht. Sie blieben dort über Nacht. Das Wort Lun taucht immer wieder auf. Es gibt viele solcher Stellen, wo Lun für Nacht verwendet wird. An anderen Stellen, besonders beim Murren des Volkes in der Wüste, steht ebenfalls Lun. Mit anderen Worten sagt Gott, wenn du gerade durch eine dunkle Zeit in deinem Leben gehst, weißt du, wie du dort noch länger feststeckst? Wer möchte freiwillig länger in so einer Nachtzeit bleiben? Keiner von uns, oder? Aber wir alle machen solche Zeiten durch. Diese dunklen Phasen sind oft die schlimmsten. Du fühlst dich verloren, hast keinen Durchblick mehr. Aber es ist nicht buchstäblich Nacht, sondern eine dunkle Lebensphase, in der du nicht verstehst, was gerade passiert. Aber preis den Herrn. Selbst der Psalmist, der Gott vertraut, sagt, auch wenn ich wandere durchs Tal des Todesschattens, du bleibst nicht dort, du gehst hindurch. Und weißt du, wie Menschen in dieser Nachtzeit hängen bleiben? Indem sie sich beschweren, sie murren und jammern. Und dadurch verlängert sich diese dunkle Phase. Aber wir sind nicht so, oder? Wende dich mal deinem Sitznachbarn zu und sag ihm etwas Gutes. Komm, lass dir etwas einfallen. Nach einer Stunde solltest du definitiv etwas finden, okay? Und wenn es deine Frau ist, dann sollte dir lieber schnell etwas Nettes einfallen. Du hast eine wirklich beharrliche Schwiegermutter. Das ist echte Ausdauer. Was für eine Eigenschaft, Ausdauer. Halleluja. Preis den Herrn. Ich habe den Herrn gebeten, mir klar zu zeigen, was die Gemeinde gerade braucht. Ein Wort für die Zeit. Ein Rema-Wort für diese Stunde. Und immer wieder führt der Herr mich zurück zu demselben Thema. Dies ist eine Zeit, in der das Volk Gottes neu gegründet und fest verwurzelt werden soll im Evangelium der Gnade. Und je mehr ich das sehe, desto klarer wird mir, die Menschen können das nicht einfach einmal hören und dann meinen, sie hätten es verstanden, weil es so völlig gegen unsere menschliche Natur geht. Wirklich zu glauben, dass Gott uns vergeben hat, ganz und gar. Manche von euch hören diese Botschaft schon seit Jahren. Und trotzdem merkst du, wenn du sie heute wiederhörst, gibt es da Dinge aus der letzten Woche, Situationen, in denen du nicht so reagiert hast, wie es dem Wort Gottes entspricht. Du hast nicht übernatürlich reagiert, obwohl du kein natürlicher Mensch mehr bist. Es ist natürlich zu denken, dass Gott noch etwas gegen einen hat, selbst nach seiner Vergebung. Oft merken wir, es fällt uns schwer, anderen zu vergeben. Das zeigt uns, dass wir Gottes Vergebung selbst noch nicht wirklich empfangen haben. Aber zuerst will ich dir eins sagen. Weißt du, dass du Gottes Vergebung die ganze Zeit über hast? Die Bibel sagt in Epheser 1, und ich glaube, es ist Vers 7, dass wir die Erlösung haben in ihm. Wir haben, Gegenwartsform, die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben nicht nur Erlösung, wir haben Vergebung. Die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und beachte, es heißt nicht aus seinem Reichtum, sondern nach seinem Reichtum. Wenn ein Milliardär dir aus seinem Reichtum etwas gibt, kann es sein, dass er dir 10.000 Euro gibt, vielleicht 1.000, vielleicht nur 100. Es ist immer noch aus seinem Reichtum. Das griechische Wort dafür ist ek, also aus. Aber wenn im Griechischen steht nach dem Reichtum, dann ist das Wort kata. Das heißt, der Maßstab ist sein ganzer Reichtum. Und genau das sagt die Bibel. Wir haben Vergebung nach dem Reichtum seiner Gnade. Das bedeutet, der Milliardär gibt dir nicht einfach ein kleines Stück, sondern im vollen Maßstab dessen, was er besitzt. Alles, was er hat, steht dir zur Verfügung. Das ist der Segen, den wir empfangen haben. Gottes Vergebung ist nicht wie unsere. So halbherzig, mit Vorbehalt. Okay, ich vergebe dir, aber... Nein, seine Vergebung hat das Maß, wie er selbst gnädig ist, nach dem Reichtum seiner unverdienten Gunst. Komm schon. Es heißt nicht aus seiner Gnade, sondern nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben diesen Vers hier. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wie viele von uns glauben das wirklich? Ich bin mit Lehren aufgewachsen, die ich heute als Irrlehren erkenne. Eine davon war diese Vorstellung, dass uns nur teilweise vergeben sei. Dass Gott uns nur die Sünden vergibt, die wir begangen haben, bis zu dem Tag, an dem wir Jesus angenommen haben. Manche Christen glauben, unsere früheren Sünden sind vergeben, aber nachdem wir zum Glauben gekommen sind, empfangen wir Vergebung nur noch teilweise, Sünde für Sünde. Mit anderen Worten, du musst dich selbst beim Sündigen erwischen und es dann bekennen. Aber das Problem ist, wer kann sich schon selbst so durchleuchten? Wenn du versuchst, deine Sünden selbst zu erkennen, übernimmst du eigentlich die Rolle des Heiligen Geistes. Und das steht dir nicht zu. David hat gesagt, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Er hat nicht gesagt, ich untersuche mich selbst. Nur Gott kennt dein Herz wirklich. Und wenn du deine Sünden bekennst, dann sind es meistens nur die offensichtlichen, die großen Sünden, die du selbst erkennst. Aber was ist mit den kleinen, die du gar nicht als Sünde siehst? Zum Beispiel Klagen. Weißt du, dass Klagen in Gottes Augen Sünde ist? Und zwar eine ernste, eine, die mit katastrophalen Folgen verbunden ist. Das Murren des Volkes Israel hat dazu geführt, dass viele in der Wüste gestorben sind. Wir nehmen Klagen heute als etwas ganz Normales hin. Ist doch menschlich, sich mal zu beschweren. Andere Sünden sehen wir als besonders schlimm an, je nach Kultur, Herkunft oder Gemeinde. Jede Konfession hat da ihre eigenen Schwerpunkte. So wird gelehrt, deine alten Sünden sind vergeben, aber für neue musst du extra um Vergebung bitten. Ich vermeide Begriffe wie vergangene oder zukünftige Sünden, denn Gott tut das auch nicht. Er sagt einfach, wir haben Vergebung. Punkt. Frag mal Paulus, meinst du die Sünden von früher oder die in der Zukunft? Paulus würde sagen, als Jesus starb, gab es dich noch gar nicht. Deine ganzen Sünden lagen also in der Zukunft. Für uns alle gilt, das Kreuz liegt 2000 Jahre in der Vergangenheit. Selbst das, was du heute als deine vergangenen Sünden bezeichnest, war zur Zeit von Jesus noch Zukunft. Der Tod von Jesus ist außerhalb von Raum und Zeit, so wie Gott selbst. Das Kreuz wirkt über alle Zeitalter hinweg, rückwärts bis zu Adam und vorwärts bis zum Ende der Zeit. Gottes Vergebung umfasst alles. Unsere gesamten Sünden, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wurden am Kreuz getragen. Und das geht sogar über die Entrückung hinaus. Gott wirkt weiterhin. Wir wissen nicht, wann der Zeitpunkt kommt, an dem Gott sagt, es ist vollbracht, jetzt ist Schluss. Aber bis dahin gilt, all unsere Sünden wurden von Jesus getragen. Vergangene wie zukünftige Sünden, allumfassend. Preist den Herrn. Könnt ihr mal Amen sagen? Deshalb dürfen wir in dieser Gewissheit leben, in der Ruhe, in der Freude und im Trost seiner Liebe. Denn Liebe drückt sich durch Vergebung aus. Wenn du jemanden wirklich liebst, dann ist eines der stärksten Zeichen dafür, du vergibst. Es gibt Menschen, die sagen, sie lieben, aber sie vergeben nicht. Das ist keine Liebe. Wahre Liebe vergibt. Allerdings sage ich damit nicht, dass Vergebung bedeutet, dass alles wieder so sein muss wie vorher. Wenn zum Beispiel ein Chef herausfindet, dass ein Mitarbeiter Geld veruntreut hat, dann ist es natürlich nicht weise, ihn einfach wieder in dieselbe Vertrauensposition zu setzen. Aber als Gläubiger sollte der Chef keine Bitterkeit im Herzen behalten. Denn Bitterkeit, Groll und Unversöhnlichkeit schädigen nicht den anderen, sondern dich selbst. Deinem eigenen Frieden zuliebe solltest du vergeben. Denn Gott hat dich nicht dafür geschaffen, mit Hass, Ärger, Groll und ständigem Klagen zu leben. Dein Körper, dein Herz, jede Zelle in dir, alles ist dafür gemacht, in Liebe zu funktionieren. Du bist nicht dafür gebaut, mit innerer Bitterkeit zu leben. Genauso wenig wie ein Auto dafür gebaut ist, mit Wasser im Tank zu fahren. Amen. Einige Autos fahren mit Benzin, andere mit Strom. Du aber bist gemacht, um von Gottes Liebe angetrieben zu werden. Von der Liebe, die er dir schenkt und der Liebe, die du anderen weitergibst. Deshalb ist das größte Gebot, das einzige Gebot, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat, dieses: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Warum? Weil es unserer neuen Natur entspricht, zu lieben. Wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben durchgedrungen sind, weil wir unsere Glaubensgeschwister lieben. Aber Pastor Prince, wenn das so ist, dann bin ich wahrscheinlich gar nicht gerettet. Ich liebe Christen nicht wirklich. Ständig finde ich Fehler an ihnen. Aber das ist nur dein Verstand, der kritisiert. Dein Kopf sieht die Fehler. Aber tief in deinem Innersten, kannst du dich wirklich hinstellen und über deine Glaubensgeschwister fluchen? Nein. Tief in deinem Herzen, dort, wo du von Neuem geboren wurdest, da liebst du. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Sie ist da. Du wurdest falsch belehrt. Dein Denken wurde nicht durch Gottes Wort verändert. Deshalb fehlt dir ein richtiges Glaubensverständnis. Du denkst, du hast jemanden, aber das stimmt nicht. Bitterkeit und Groll zeigen, dass du Gottes Vergebung noch nicht verstanden hast. Gott hat dir sogar den schlechten Gedanken von heute Morgen vergeben. Ja, selbst während der Anbetung, wenn ein falscher Gedanke kam, Gott hat dir schon vergeben. Und wenn du in diesem Bewusstsein lebst, wirst du seine Liebe spüren. Und wenn du die Liebe Gottes spürst, passiert etwas Wunderschönes mit dir. Menschen, die wissen, dass Gott sie liebt, erleben Gutes. Es gab eine Familie in Amerika, einen Pastor mit seiner Frau und den Kindern. Sie lebten in einer kleinen christlichen Gemeinschaft. Die Kinder hatten eine ganz besondere Katze, die ihnen sehr am Herzen lag. Eines Tages spielte die Katze draußen, kletterte auf einen sehr hohen Baum und blieb an einem Ast hängen. Keiner konnte den Baum hochklettern und sie hatten keine Leiter, die hoch genug war. Der Vater hatte eine geniale Idee. Und ihr wisst ja, Pastoren haben manchmal sehr kreative Einfälle. Er sagte, ich werfe ein Seil über den Ast, an dem die Katze hängt, und binde es an mein Auto. Dann fahre ich langsam vorwärts, ziehe den Ast runter, und wenn die Katze runterfällt, schnappt ihr sie euch. Gesagt, getan. Die Kinder stehen bereit, das Seil ist gespannt, der Vater fährt langsam los. Der Ast beugt sich nach unten und plötzlich, zack, das Seil reißt und die Katze fliegt davon. Eine Woche später macht der Pastor seine üblichen Gemeindebesuche. Es ist eine kleine Gemeinde, eine enge Gemeinschaft. Er kommt zu einem bestimmten Haus, wird hereingebeten, begrüßt die Familie und sieht, wie die Tochter der Familie mit seiner Katze spielt. Wie gesagt, das ist ungefähr eine Woche später. Er sagt nichts, sondern nur, oh, schöne Katze. Wo habt ihr die denn her? Die Mutter sagt, Pastor, Sie müssen hören, was für ein Wunder geschehen ist. Meine Tochter wollte unbedingt eine Katze. Aber ich habe ihr gesagt, nein, das ist zu viel Aufwand. Futter, Dreck, Verantwortung, nein. Aber sie hat nicht locker gelassen. Also habe ich gesagt, du glaubst doch an Jesus, oder? Du weißt doch, dass er gut ist. Dann bete doch. Wenn Gott dir eine Katze schickt, eine richtige Himmelskatze, dann schauen wir weiter. Und wissen Sie was, Pastor? Sie hat wirklich gebetet. Sie hat sich hingekniet und gesagt, lieber Vater im Himmel, ich hätte so gern eine Katze. Ich weiß, dass du mich liebst. Danke, Herr. Im Namen von Jesus. Amen. Und dann, wir gehen kurz darauf in den Garten. Pastor, ich schwöre Ihnen, die Katze fiel vom Himmel. Vom Himmel. Ich lüge nicht. Eine Katze fiel einfach direkt in unseren Garten. Und ihr wisst ja, Katzen sind erstaunlich. Sie können aus großer Höhe fallen und trotzdem elegant landen. Sie haben einfach Stil. Katzen und Pastor Mark, beide haben Stil. Ob er nun fällt oder Gewichte stemmt, immer mit Stil. Die Katze fiel direkt in unseren Garten, Pastor. Es war ein Wunder. Amen. Wirklich so passiert. Ich erzähle das, weil, wenn du die Liebe Gottes spürst, dann verändert sich etwas in dir. Gute Dinge geschehen in dir. Dein Körper wird heil. Deine Gedanken kommen zur Ruhe. Du wirst innerlich gesund. Und gute Dinge widerfahren dir. Ich habe das selbst erlebt. Meine Tochter Jessica, damals war sie vielleicht 3 oder 4 Jahre alt, vielleicht sogar jünger, hatte einmal einen schweren Virusinfekt. Sie weinte und weinte. Wir brachten sie ins Kinderkrankenhaus. Sie machten Bluttests, untersuchten sie. Aber sie konnten nicht sagen, was los war. Wir nahmen sie wieder mit nach Hause, aber sie hörte nicht auf zu weinen. Mein Herz, ich hielt es kaum aus. Es war mein erstes Kind. Ich hatte so eine Situation noch nie erlebt. Ich betete, aber es schien, als würde nichts geschehen. Ich betete und betete und sie weinte weiter, voller Schmerz. Und man steht da als Vater völlig hilflos. Ihr Eltern wisst, wie sich das anfühlt. Ich sagte zu Wendy, schau du nach ihr, bring sie ins Zimmer, ich muss allein sein. Es klang vielleicht egoistisch, aber sie wusste wohl, dass ich beten wollte. Also ging ich ins Zimmer, schloss die Tür und brach vor dem Herrn zusammen. Weinend sagte ich, Herr, ich kann nicht mehr. Ich ertrage ihr Weinen nicht. Bitte sprich zu mir. Mein Blick fiel auf meine Bibel, die dort lag. Ich schlug sie auf und sie fiel auf 1. Mose 22, die Geschichte von Abraham und Isaak. Die Stelle, wo Gott zu Abraham sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Die Bibel berichtet, dass er am 3. Tag den Ort von Weitem sah. Im Hebräischen steht da Hamakom, der Ort. Später erfahren wir, dass es der Ort ist, an dem Gott sich als Jahwe Jireh offenbart, der Gott, der vorsieht, der versorgt. Der Ort des Kreuzes, Golgatha. Der höchste Punkt des Berges Moria ist Golgatha. Und Gott sagte zu Abraham, bring deinen Sohn dorthin und opfere ihn dort. Aber erst am 3. Tag sah Abraham den Ort, der 3. Tag. Das verweist sinnbildlich auf das Kreuz. Das Kreuz ist der Ort, an dem Gott sich als der zeigt, der uns mit allem versorgt. Durch das Kreuz gibt er uns alles, was wir brauchen. Angefangen mit der Errettung. Er ist Jahwe Jireh, der Gott, der versorgt und versorgt und versorgt. Während ich das las, sah ich plötzlich etwas, das ich seitdem immer wieder predige. Ich sah, dass Gott hier eigentlich von seinem eigenen Sohn spricht. Als er zu Abraham sagte, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, wusste er bereits, dass er selbst eines Tages seinen Sohn geben würde. Im Hamakom, demselben Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, öffnete Gott die Tür zur Vergebung aller unserer Sünden und machte dadurch den Weg frei für einen Segen, der jede Vorstellung übersteigt. Dann zeigte mir der Herr, dass Jesus sein Kreuz trug, so wie Isaak das Holz trug. Und Isaak fragte seinen Vater, ich sehe das Holz, ich sehe das Feuer, aber Papa, wo ist das Lamm für das Opfer? Was muss das für ein Moment für Abraham gewesen sein? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Im Hebräischen kann man es so lesen, Gott wird sich selbst zum Lamm machen. Denn Jesus ist Gott und er hat sich selbst als das Lamm hingegeben. Und ihr wisst, was dann geschieht. An genau diesem Ort, wo heute Golgatha liegt, war Abraham bereit, das Messer zu heben, und Gott hielt ihn zurück. Der Herr sagte, jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest oder mich anbetest, weil du mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast. Und in diesem Moment traf es mich. Jetzt weiß ich, dass Gott mich liebt. Warum? Weil er seinen Sohn, seinen einzigen, nicht verschont hat. Den Sohn, den er liebt. Und zwar für mich. Er hat ihn freiwillig hingegeben. Dann zeigte Gott Abraham etwas. Er öffnete ihm in dem Moment die Augen. Abraham dreht sich um und da ist ein Widder. Kein kleines Lämmchen, kein junges Tier, sondern ein ausgewachsener Widder, ein reifer Widder mit Hörnern. Und er war mit seinen Hörnern im Dornengestrüpp verfangen. Und das ist kein Zufall. Die Bibel sagt ausdrücklich, dass er sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Kein Widder rammt seinen Kopf freiwillig in ein Dickicht, schon gar nicht in ein Dornengestrüpp. Kein Widder macht sowas. Es sei denn, es ist das Lamm Gottes. Und als Abraham den Widder herauszog, stellt euch das vor, die Hörner waren tief im Gestrüpp verfangen. Und wenn man ein Tier mit den Hörnern aus so einem Dickicht zieht, was kommt mit raus? Eine Dornenkrone. Amen. Und noch etwas. Er war mit seinen Hörnern verfangen, nicht mit seinem Körper. Sein Körper war unversehrt. Der Körper wurde erst später geopfert, genau wie bei Jesus. Jesus wurde später geschlagen, gegeißelt, zerschlagen. Aber dieser Moment zeigt, er ist das reine, makellose, sündenlose Lamm Gottes. Als ich das las, liefen mir die Tränen übers Gesicht. Der Herr zeigte mir all das. Ich habe meinen Sohn nicht verschont, weil ich dich liebe. So sehr liebe ich dich. Und für einen Moment vergaß ich, dass meine Tochter noch weinte. Ich vergaß sogar, warum ich überhaupt ins Zimmer gegangen war, um eine Antwort von Gott zu bekommen. Ich war einfach erfüllt von seiner Liebe. Und in dem Moment war es, als würde der Herr sagen, hör mal hin, das Weinen ist vorbei. Und tatsächlich, sie weinte nicht mehr. Und von diesem Moment an war alles gut, sie war geheilt. Amen. Und heute ist sie eine junge, schöne, liebenswerte Frau geworden. Sieht aus wie ihr Vater. Looks like her. Amen. Both. Wie beide Eltern. Amen. Als Gott mir Justin schenkte, wurde es noch realer. Ein Sohn. In jedem Moment mit ihm lerne ich Neues. Der Heilige Geist zeigt mir durch unsere Beziehung etwas von der Liebe zwischen Vater und Sohn. Ich liebe ihn immer. Nichts, was er tut, kann meine Liebe zu ihm ändern. Ich liebe ihn einfach, weil er mein Sohn ist. Aber ganz ehrlich, würde ich meinen Sohn für dich hergeben, für einen Sünder? Nein. Für Menschen, die ihn schlagen, ihm Nägel durch Hände und Füße treiben? Ganz sicher nicht. Ich würde sagen, sollen sie doch sterben, selber schuld. Und du würdest für dein Kind dasselbe tun, oder? Aber Gott hat seinen Sohn gegeben, nicht für Menschen, die ihn freundlich behandeln, sondern solchen, die ihn schlagen, ihn verspotten, ihn nackt ausziehen, ihm ins Gesicht spucken, ihn auspeitschen und schließlich kreuzigen. Es war der schrecklichste, grausamste Akt der Menschheitsgeschichte und er traf das vollkommen reine, sündenlose Lamm Gottes, das nur Gutes getan hat. Und doch hat Gott genau diesen einen Akt, den schlimmsten Akt der Bosheit dort am Kreuz, genommen und ihn zum größten Beweis seiner Liebe gemacht. Er hat unsere Sünden auf seinen Sohn gelegt. Und so wurde das Kreuz zum stärksten Ausdruck von Gottes Liebe. Heute schauen wir auf das Kreuz und was sehen wir? Liebe. Wir denken nicht zuerst an die Grausamkeit des Menschen, sondern an die Liebe Gottes. Amen. Amen. Und jedes Mal, wenn du diese Liebe Gottes spürst, passiert etwas Gutes in dir und um dich herum, mit dir. Der große Mann Gottes, John Wesley, der Begründer des Methodismus, hat einmal etwas gesagt, das du dir merken solltest. Ein ganz besonderes Zitat. Ein großer Mann Gottes, er wusste, was er sagte. Er sagte, die Liebe Gottes ist das mächtigste aller Mittel für Gesundheit und ein langes Leben. Nicht einfach nur ein Mittel, nicht nur ein starkes Mittel. Er sagte, das mächtigste, von allen. Egal, ob es Medikamente, Operationen, gesunde Ernährung, Sport, Diät oder was auch immer geht, von all dem ist die Liebe Gottes das stärkste Mittel, um gesund zu bleiben und lange zu leben. Amen. Amen. Ich möchte ganz kurz eine wunderschöne Geschichte erzählen, die sich in Kapernaum ereignet hat. Dieses Haus ist heute freigelegt, archäologisch entdeckt. Die Geschichte steht in Lukas 5. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte, und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer. Direkt davor steht die Geschichte von der Reinigung eines Aussätzigen. Bemerkenswert ist, im Alten Testament gab es viele Wunder, aber kein einziger Aussätziger wurde je gereinigt. Du denkst vielleicht an Naaman. Aber selbst bei ihm war kein Mensch beteiligt. Er wurde zum Jordan geschickt, tauchte 7-mal unter und seine Haut war wie die eines Babys. Manchmal beanspruche ich diesen Vers für mich. Herr, mach meine Haut wieder babyfrisch. Preis den Herrn. Pastor Prince, das meinst du doch nicht ernst. Doch, du bekommst, woran du glaubst. Mach dich ruhig lustig. Aber Gott tat es bei Naaman, ein erwachsener Mann. Hauptmann, wohl nicht mehr jung. Und doch wurde seine Haut wie neu. Also frage ich dich, wenn Gott so etwas im alten Bund tat, wie viel mehr dürfen wir das im neuen Bund glauben? Unser Bund beruht auf besseren Verheißungen. Aber zurück zum Punkt. Niemand hat Naaman berührt. Gott hat nicht zugelassen, dass ein Mensch dafür Ehre bekommt. Und genau das war nicht nur in der Bibel bekannt, sondern auch in der jüdischen Überlieferung. Sogar im Talmud steht, der Messias wird derjenige sein, der Aussätzige reinigt. Und beachte, in der Bibel wird bei Aussatz nie von Heilen gesprochen, obwohl es natürlich auch um Heilung geht, sondern immer von Reinigen. Warum? Weil Aussatz ein Bild für die Sünde ist. Vor der Geschichte in Lukas 5 kam also ein Aussätziger zu Jesus und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Das geschah nahe dem Berg der Seligpreisungen. Auf unseren Israel-Reisen zeigen unsere Reiseleiter uns immer den genauen Ort. Vom Berg der Seligpreisungen kann man direkt nach Kapernaum sehen. Jesus hat den Aussätzigen gereinigt. Und auch wenn die Evangelien die Ereignisse unterschiedlich anordnen, manche über mehrere Tage, andere direkt hintereinander, ist es gut zu wissen, Lukas schreibt nicht immer chronologisch wie Markus. Lukas hat eine geistliche Struktur. Er stellt Geschichten nebeneinander, die Monate oder sogar ein Jahr auseinanderliegen können. Einfach, damit du geistliche Wahrheiten erkennst. Zum Beispiel der reiche Jüngling und Zachäus. Direkt hintereinander, obwohl das nicht am selben Tag passiert ist. Seid ihr noch bei mir? Ein chronologischer Aufbau bedeutet heute, morgen, übermorgen, so wie die Zeit eben läuft. Aber Lukas ordnet seine Geschichtserzählung nicht zeitlich, sondern nach geistlichem Aufbau an, damit wir vergleichen können, Kontraste sehen und so geistliche Wahrheiten empfangen. Die Schriftgelehrten kamen aus allen möglichen Gegenden, von Jerusalem und vielen anderen Orten, und sie alle kamen wegen des Wunders, das Jesus gewirkt hatte, ganz in der Nähe von Kapernaum. Kapernaum war eine bedeutende, belebte Stadt. Die Römer hatten dort das Sagen, aber es war ein geschäftiger Ort, strategisch gut gelegen. Wahrscheinlich hatte sich diese Heilung wenige Tage zuvor ereignet. Also strömten sie alle nach Kapernaum, um Jesus zu beobachten, um ihn unter die Lupe zu nehmen. Genauso gibt es auch heute Menschen, die in die Gemeinde kommen, um zu schauen, zu analysieren, zu urteilen. Aber weißt du, was die beste Haltung ist, mit der man in die Gegenwart Gottes kommt? Nicht mit der Einstellung, etwas zu geben, sondern um zu empfangen. Denn wenn du empfängst, erlaubst du Gott, der Geber zu sein. Und das ehrt ihn. Es stimmt zwar, Jesus sagte, geben ist seliger als nehmen, aber das gilt für zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn es aber um dich und Gott geht, dann ist es seliger zu empfangen als zu geben. David fragte einmal, was soll ich dem Herrn darbringen für all das Gute, das er mir getan hat? Mit anderen Worten, was ist die richtige Antwort auf all das Gute, das er mir getan hat? David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, jemand, der Gottes Herzschlag kannte. Er ist der Einzige in der Bibel, von dem Gott sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und dieser David hat gefragt, was soll ich dem Herrn darbringen für all das Gute, das er mir getan hat? Ich will den Kelch des Heils nehmen. Mit anderen Worten, die Art, wie du Gott dankst, besteht darin, dass du dir noch mehr von ihm schenken lässt. Und wenn du dir noch mehr von Gott schenken lässt, fühlt sich Gott dadurch nicht wie der, der er wirklich ist? Oder willst du lieber so sein wie Martha, die nur damit beschäftigt war, Jesus etwas zu geben, ihn zu versorgen, ihn und seine Begleiter zu bewirten, als er in ihr Haus kam? Also wenn Jesus in dein Haus kommt, was machst du dann? Die beste Reaktion ist vielleicht nicht das, was wir aus Höflichkeit oder nach unserer kulturellen Vorstellung für richtig halten. Gottes Kultur muss für uns das Wichtigste sein. Wenn Jesus kommt, dann lass alles stehen und liegen, setz dich hin und empfange. Martha tat das nicht. Maria ja, sie setzte sich zu seinen Füßen und hörte zu. Aber Martha, sie wollte sich um Jesus kümmern, aber machte sich dadurch nur Stress. Warum? Weil keine noch so große Anstrengung dich in eine Position bringen kann, in der du den Herrn wirklich erfreust oder echte Erfüllung findest. So ein Gefühl wie, ich bin satt geworden. Sie war leer. Je mehr sie sich anstrengte, je mehr Werke sie tat, desto leerer wurde sie und desto verärgerter. Schließlich platzte es aus ihr heraus. Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein machen lässt? Sie beschwerte sich über ihre Schwester, aber auch über den Herrn. Und das kommt dir vielleicht bekannt vor. Wie oft kommt Unzufriedenheit aus einem Herzen, das voller Mühe und Leistung ist? Es ist wirklich interessant. Im Neuen Testament steht für das Wort Böse ganz oft das griechische Wort Poneros. In einem Gleichnis sagt der König zum Beispiel, du böser Knecht. Das Wort, das hier für böse verwendet wird, ist Poneros. Und wenn du dir dieses Wort im Griechischen mal genauer anschaust, dann findest du unter den ersten Bedeutungen voller Mühsal, voller Anstrengung, voller Arbeit, voller eigener Werke. Wenn man voller eigener Werke ist, nennt Gott das Böse. Poneros, das ist das am häufigsten gebrauchte Wort für Böse im Neuen Testament. Und die Grundbedeutung ist voller Mühsal, voller eigener Leistung. Genau das war bei Martha der Fall. Ihr Herz war voller Anstrengung. Sie dachte wohl, der Herr würde Gefallen daran finden, wenn sie sich abmüht, viel tut. Aber sie kam nicht, um zu empfangen, sondern um Jesus etwas zu geben. Es widerspricht unserem natürlichen Denken, das nicht zu tun, oder? Normalerweise meint man, wenn jemand zu dir kommt, musst du ihn bewirten. Doch erinnere dich an dieses Wort, voller Mühsal, voller Last, Poneros, das ist böse in Gottes Augen. Also kam sie und beschwerte sich beim Herrn. Sie machte ihm Vorwürfe, klagte ihn und ihre Schwester an. Kümmert es dich nicht, dass meine Schwester... Kommt dir das bekannt vor? Auch wir sagen manchmal, Herr, kümmert es dich nicht? Aber frag dich, was war vorher in deinem Herzen? Frust, Ärger. Warum? Weil dein Herz voller Mühsal ist. Du versuchst dies zu erledigen, das in den Griff zu bekommen, strengst dich an, während die andere Schwester zur Ruhe kommt. Und weißt du, manche Leute mögen es gar nicht, wenn ich über Ruhe predige. Sie sagen, das führt nur dazu, dass Christen faul werden. Schau dir Pastor Mark an. Ist er faul? Er hat Zeit, er lacht, er geht ins Fitnessstudio. Wir können schon arbeiten, sollen aber nicht von unserer Arbeit getrieben sein. Auf diese Weise schaffen wir sogar noch mehr. Die eine Schwester saß Jesus zu Füßen. Sie war zur Ruhe gekommen und sie empfing einfach, empfing sein Wort. Sie schaute ihn an in seiner Schönheit, mit unverhülltem Gesicht. Sie betrachtete die Herrlichkeit des Herrn und sie empfing und empfing immer weiter. Übrigens, sie war die Einzige, die am Auferstehungsgrab nicht erschien. Die anderen Frauen kamen mit wohlriechenden Ölen. Und wozu bringt man solche Öle? Um einen toten Körper zu salben, nicht einen Auferstandenen. Das zeigt, sie glaubten Jesu Ankündigung seiner Auferstehung nicht. Genau wie manche von euch heute. Ihr glaubt nicht einmal an die Botschaft vom dritten Tag. Am Tag der Auferstehung glaubten sie nicht, deswegen brachten sie die Salben. Sonst wozu das alles? Aber Maria war nicht dabei. Die anderen Marias waren da. Es gibt 4 oder 5 in der Bibel. Aber Maria von Bethanien war nicht dort. Warum? Weil sie Jesus zu Füßen gesessen hatte. Bei einer anderen Begebenheit salbte sie außerdem Jesus die Füße. ein paar Tage später. Sie hatte ihn also bereits gesalbt. Und Jesus sagte, sie hat das im Voraus getan zu meinem Begräbnis. Und dieses Öl, das war sehr hochwertig und konzentriert. Es war kein billiges Parfüm mit künstlichen Zusätzen. Das war reines, starkes, durchdringendes Öl. Der Duft blieb. Selbst wenn man sich danach rituell wusch, blieb der Duft. Der Duft war noch in seinem Haar, auf seiner Haut, selbst im Grab. Und stell dir vor, sie war die Einzige, die Jesus salben durfte. Die anderen Frauen kamen zu spät. Liebe bringt dich dazu, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Das bedeutet nicht, dass du nichts mehr tust, aber du handelst aus der Ruhe heraus. Du folgst der Führung des Geistes und dein Tun ehrt den Herrn. Es ist zielgerichtetes Tun, nicht aus Stress, sondern durch das Empfangen vom Herrn. Und genau deshalb kommen wir in die Gemeinde, um zur Ruhe zu kommen und zu empfangen. Bedeutet das, dass wir nicht dienen? Natürlich dienen wir. Schau dich um. Überall sind Menschen im Dienst, auch außerhalb des Gottesdienstes. Aber wir dienen als Ausdruck der Gaben, die Gott uns zuerst geschenkt hat. Und Gott ist so gut. Ich sage das gern immer wieder und du wirst es mich oft sagen hören. Er gibt dir die Gabe, mit der du ihm dienen kannst und dann belohnt er dich, wenn du sie einsetzt. Nochmal sagen? Zuerst gibt er dir die Gabe. Und wenn du treu bist, diese Gabe, die ja von ihm stammt, einzusetzen, dann belohnt er dich. Und seine Belohnung ist ganz praktisch, verstehst du? Ich denke da nicht nur an geistliche Belohnungen. Der Herr ist sehr praktisch. Als die Fischer die ganze Nacht nichts gefangen hatten, obwohl sie sich abgemüht hatten, und Jesus sich dann ihr Boot lieh, um daraus zu predigen, wie hat er sie belohnt? Fahrt ein Stück hinaus, sagte er. Und dann kam ein Fang, der die Netze fast zerriss und das Boot fast zum Sinken brachte. Fische und Fischer, das passt zusammen. Du stirbst, ich ess dich. Ich habe Justin neulich erzählt, wenn du angeln gehst, hängst du keine Pommes ans Ende der Angel. Er liebt Pommes. Ich sagte, du musst an den Fisch denken, nicht an dich. Was mag der Fisch? Einen Wurm. Magst du Würmer? Natürlich nicht. Aber beim Angeln musst du dich in den Fisch hineinversetzen. Genauso ködert uns der Teufel. Er weiß genau, was du magst. Sei wachsam bei den Dingen, die du magst, die dir Spaß machen. Da ist nichts Verkehrtes dran, aber genau dort kann der Teufel seine Falle stellen. Maria empfing vom Herrn, preist Gott. Sieht so aus, als würden wir heute nicht mehr alles schaffen. Macht nichts, wir haben alle Zeit der Welt. Der Herr weiß genau, was du in jedem Gottesdienst brauchst. Aber es ist wichtig, dass du den Hintergrund verstehst. Also, sie waren alle dort. Wozu? Um zu empfangen? Nein, sie waren da, um etwas zu geben. Oh, Pastor, das klingt doch gut, oder? Warte, sie wollten Kritik geben. Die Gesetzeslehrer und Pharisäer kamen nicht, um zu empfangen. Ist es nicht erstaunlich, dass es oft gerade die sind, die das Gesetz am besten kennen, die Gesetzeslehrer, die Pharisäer, die sich am meisten verschließen? Das waren nicht die Sadduzäer, sondern die Pharisäer und Gesetzeslehrer, die von überall hergekommen waren, um Jesus zu prüfen. Sie kamen nicht, um zu empfangen. Leider. Schlecht für sie. Dabei waren sie doch mitten in der Gegenwart der heilenden Kraft Gottes. Sie kamen in die Gegenwart der Kraft, die sie heilen wollte. Nicht nur irgendwen, um sie zu heilen. Auch die Pharisäer und Gesetzeslehrer waren gemeint. Aber sie kamen mit verschränkten Armen. Und Körpersprache sagt viel aus, oder? Ich bin nicht empfänglich. Einige von euch lösen jetzt ganz schnell ihre verschränkten Arme. Amen. So, So ein, na komm, predige mal. Mal sehen, was du kannst, Blick. So kamen sie, Nase in der Luft, nicht offen, nicht empfänglich. Und dabei saßen sie direkt dort, wo die Kraft des Herrn gegenwärtig war. Der eine hatte vielleicht Krebs, der andere einen Tumor, ein dritter ein Herzproblem. Aber sie saßen da, stolz und verschlossen. Und doch heißt es, und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Sie empfingen aber nichts, weil sie nicht kamen, um zu empfangen. Sie kamen, um auszuteilen. Und zwar Kritik. Beschwerden. Und trotzdem war Gottes Kraft da. Er hat nicht gesagt, oh, Pharisäer sind da, also bleib ich weg. Nein. Das zeigt, Gottes Heilung kommt aus Gnade. Er heilt nicht aufgrund deiner Leistung oder Qualifikation. Dass du Heilung brauchst, ist deine Qualifikation. Okay, machen wir weiter. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Das waren Freunde, echte Freunde. In einem anderen Evangelium heißt es, dass es vier Männer waren. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, weil das ganze Haus voll war und Jesus war im Inneren, zusammen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und die hatten natürlich wieder die besten Plätze für sich beansprucht. Da denkt man sich, verehrte Pharisäer und Schriftgelehrte, wenn ihr nur gekommen seid, um zu kritisieren, dann macht doch lieber Platz für Menschen, die wirklich etwas brauchen. Aber sie blockierten den Zugang. Diese Freunde gaben trotzdem nicht auf. Sie fanden keinen Weg durch die Tür, also stiegen sie aufs Dach. Und die Häuser damals waren nicht aus Beton gebaut, sondern aus leichteren Materialien wie Zweigen. Aus getrocknetem Schlamm. Manchmal mit Blättern. Oder mit Weidenzweigen. Aus Lehm. Sobald das Material getrocknet ist, lässt es sich leicht abtragen. Also taten sie genau das. Sie deckten das Dach ab und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus sagte nicht, du bist geheilt, sondern deine Sünden sind dir vergeben. Er sah den Glauben der Freunde. Sie waren gekommen, um zu geben oder zu empfangen? Zu empfangen. Und Jesus sah ihren Glauben. Sie kamen, um zu empfangen. Ganz klar, sonst hätten sie ihren Freund doch gar nicht durchs Dach hinuntergelassen. Wenn sie Zweifel an Jesus gehabt hätten, wenn sie über ihn gemeckert hätten, wenn sie ihn nicht als Sohn Gottes oder als Heiler, als den Messias angesehen hätten, hätten sie sich nie diese Mühe gemacht. Aber für sie war klar, hoch, hoch aufs Dach mit unserem Freund. Wir müssen zu Jesus durchdringen. Ich weiß, wer er ist. Leben und Tod sind in der Gewalt der Zunge, verstehst du? Und Jesus sagte zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Was hat er ihm gesagt? Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Welche Sünden? Das geht niemanden etwas an. Plural? Ja. Eine einzige? Nein. Deine Sünden sind dir vergeben. Der Mann fragte nicht vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Herr. Nein, wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann sind sie alle vergeben. Alle. Der Mann wusste genau, was gemeint war. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, ich finde es so gut, wie es in einem anderen Evangelium heißt, als Jesus in seinem Geist erkannte, was sie dachten. Ich sag euch, eigentlich könnten wir an dieser Stelle eine ganze Predigt über Wahrnehmung und Verstand halten. Wenn jemand nur noch alles zerdenkt, verliert er gegen den, der geistlich wahrnimmt. Als Kind Gottes hast du die Fähigkeit, Dinge im Geist wahrzunehmen. Als Jesus in seinem Geist erkannte, was sie dachten, das steht in einem anderen Evangelium, entweder in Markus oder Matthäus. Jesus hat durchaus auch einen Verstand. Aber er wusste, welches Werkzeug er zuerst einsetzen musste. Sie dagegen waren so sehr mit Denken und Analysieren beschäftigt, dass sie gar nicht mehr empfangen konnten. Jesus nahm in seinem Geist wahr, was sie innerlich sagten. Wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sie hatten ja recht. Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Wer also ist dieser Mann? Aber haben sie ihn als Gott erkannt? Nein. Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Lasst mich euch das fragen. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder steh auf und geh? Was ist leichter? Natürlich, deine Sünden sind dir vergeben. Warum? Weil es unsichtbar ist. Keiner kann sehen, ob wirklich etwas passiert ist. Aber steh auf und geh, das sieht jeder. Also, was macht Jesus? Er zeigt ihnen das Unsichtbare, die Vergebung, durch ein sichtbares Wunder, die Heilung. Er hat bereits vergeben, und dieses unsichtbare Wunder veranschaulicht er dann durch ein sichtbares Wunder. Er demonstriert die Kraft der Vergebung durch das Wunder der Heilung. Was konnten die Pharisäer tun? Sie konnten diesen Mann weder von seiner Lähmung befreien, noch seine Seele von der Schuld der Sünde erlösen. Alles, was sie konnten, war zu kritisieren. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Jesus aber sagte, ich zeige euch etwas. Er wusste, dass es einfach ist, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Warum? Weil man es nicht sieht. Jeder konnte es sagen, aber er sagte, ich werde euch beweisen, dass es wahr ist. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf. Und sofort stand er auf vor ihren Augen. Das bedeutet, was Jesus über seine Sünden gesagt hatte, war Realität. Das zeigt uns etwas Entscheidendes. Wenn deine Sünden vergeben sind, folgt Heilung. Das Problem ist, dass viele von uns gar nicht wirklich glauben, dass ihre Sünden vergeben sind. Amen. Amen. Jesus fragte, was ist leichter zu sagen? Natürlich, deine Sünden sind dir vergeben, das sieht keiner. Aber um zu zeigen, dass er wirklich vergibt, tat er etwas Sichtbares. Der Mann konnte aufstehen, weil er wusste, seine Sünden sind vergeben. Da gerieten alle außer sich vor Staunen, und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Unglaubliches. Für Menschen ist es unglaublich, für Gott nicht. Meine Zeit ist um. Gebt Jesus die Ehre, den Lobpreis, die Anbetung. Amen. Hat euch das gesegnet? Eigentlich war das alles nur die Einleitung. Wir laden euch ein, wiederzukommen. Aber das Wichtigste ist, du musst glauben, dass dir vergeben ist. Jesus erzählt in Matthäus 18 ein Gleichnis von einem Mann, der dem König einen gewaltigen Betrag schuldete. In einer modernen Übersetzung heißt es Millionen von Dollar. Als er nicht zahlen konnte, sagte der König, dieser Mann und seine ganze Familie sollen als Sklaven verkauft werden. Jesus erzählte dieses Gleichnis, und Jesus war ein meisterhafter Geschichtenerzähler. Der König sagte, ins Gefängnis mit ihm, bis er alles bezahlt hat. Und der Mann fiel nieder und flehte, bitte Herr, hab Geduld mit mir, ich werde alles zurückzahlen. Denkst du, er hätte wirklich alles zurückzahlen können? Millionen? Natürlich nicht. Aber die Bibel sagt, der König hatte Mitleid und vergab ihm alles. Sagt mal, alles. Und gleich danach, und die Bibel betont das mit dem Wort sofort, ging dieser Mann hinaus und fand jemanden, der ihm nur ein paar tausend Dollar schuldete. Er selbst hatte Millionen geschuldet. Und dieser schuldete ihm nur ein paar tausend. Doch was tat er? Er, dem gerade Millionen vergeben worden waren, suchte sofort den Mann auf, der ihm ein paar tausend schuldete. Er packte ihn, schüttelte ihn und sagte, bezahl, was du mir schuldest. Und dieser zweite Mann sagte fast dieselben Worte, bitte hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Aber der erste Mann sagte, keine Chance, und er ließ ihn in einen Kerker werfen. Die Leute, die das mitbekamen, waren entsetzt. Sie hatten gesehen, wie viel diesem Mann vergeben worden war. Und jetzt so etwas? Sie erzählten es dem König. Der König wurde zornig. Er ließ den Mann zurückholen und sagte, ich habe dir alles vergeben, einfach weil du mich gebeten hast. Hättest du nicht Erbarmen mit deinem Mitmenschen haben sollen, wie ich Erbarmen mit dir hatte? Und dann gab er den Befehl, ihn den Peinigern zu übergeben. Was sind Peiniger? Hoher Blutdruck, Krankheit, innere Unruhe, psychische Belastung. All das gehört in diesen Bereich. Es ist Quälerei, so lange bis er alles bezahlt hat. Jetzt meine Frage. Glaubst du, der Mann hat sich über die Vergebung des Königs gefreut? Hat er sie genossen? Hat er gesagt, Leute, kommt, lasst uns feiern. Ich habe einen gütigen König. Glaubst du, er hat sich auf die Vergebung verlassen? Er hat darüber gesprochen oder darüber gepredigt? Glaubst du, er war ein Botschafter der guten Nachricht, der Güte dieses Königs? Nein. In seinem Herzen dachte er wahrscheinlich unsinnigerweise, wenn dieser Typ mir nicht diese paar tausend Dollar schulden würde, hätte ich die Millionen dem König vielleicht zurückzahlen können. Mit anderen Worten, er hat die Vergebung nie angenommen. Für ihn war es, als wäre ihm gar nicht vergeben worden. Und genau das ist der Grund, warum es so viel Unversöhnlichkeit in der Gemeinde gibt. Es gibt Menschen, die diese Predigt kritisieren, ohne zu erkennen, dass genau das der Grund ist, warum ihr Herz voller Unversöhnlichkeit ist. Sogar mir gegenüber, weil ich das hier predige. Aber genau das ist die gute Nachricht, nach der sich die Welt sehnt. Und liebe Leute, das hier ist das Wie. Wir lieben einander so, wie er uns geliebt hat. Wenn ich weiß, dass ich so sehr von ihm geliebt bin, dann kann ich dir diese Liebe weitergeben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir vergeben, weil er uns zuerst vergeben hat. Vergebt einander, wie auch Gott euch vergeben hat, um Christi willen. Also vergib dieser Person. Wenn du zum Beispiel Arbeitgeber bist, ja, du musst diesen Mitarbeiter nicht unbedingt wieder in eine Vertrauensposition einsetzen. Du musst ihn nicht einmal weiter beschäftigen, aber in deinem Herzen, da musst du vergeben. Und im zwischenmenschlichen Bereich, in Beziehungen, in der Familie Gottes, vergeben wir und stellen wieder her. Nähe, Gemeinschaft, Vergebung, das gehört alles zusammen. Seid ihr noch bei mir? Trag keine Unversöhnlichkeit in dir herum. Unversöhnlichkeit ist wie Gift, das du für den anderen mischst und dann selbst trinkst. Hab dieses Bild vor Augen. Der andere lebt sein Leben weiter. Nächsten Monat sitzt er vielleicht im Stadion von Anfield und schaut sich Liverpool an. Aber du zerfrisst dich innerlich, weil du die Bitterkeit in dir trägst. Und das ist es nicht wert. Aber er verdient es nicht! Hast du es verdient, dass Gott dir vergeben hat? Ich will, dass er erst alles einsieht und bereut. Dann vergebe ich ihm. Hast du alles bereut? Wirklich alles? Die Bibel sagt, die Güte Gottes führt dich zur Umkehr. Nimm sie an, empfang sie. Lasst uns einen Moment still werden. Falls du Jesus Christus noch nie als deinen persönlichen Retter angenommen hast, jetzt ist der Moment. Das ist der Grund, warum ich dir eben vom Kreuz auf dem Berg Golgatha erzählt habe, wo Christus für deine und meine Sünden gestorben ist. Dort fiel der ganze Zorn Gottes, ungebremst, in ganzer Fülle auf ihn, bis der letzte Rest von Gottes Zorn über unsere Sünden erschöpft war. Und heute ist kein Zorn mehr übrig. Gott hat geschworen, dass er nicht mehr zornig auf dich sein wird. Denn all sein Zorn wurde am Kreuz auf Jesus gelegt. Ob vergangene oder zukünftige, alle deine Sünden wurden in seinem Leib getragen. Und durch ihn predige ich dir heute die Vergebung deiner Sünden. Willst du das empfangen? Am dritten Tag hat Gott bezeugt, dass Jesus sein Sohn ist, der Messias, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist Gottes Siegel. Das Werk ist vollbracht, deine Sünden sind vergeben. Wenn du das glaubst, dann bete jetzt mit mir. Von Herzen, sag, himmlischer Vater, Ich glaube, dass Jesus Christus am Kreuz für all meine Sünden gestorben ist. Ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, als Zeugnis dafür, dass meine Sünden hinweggetan sind. Und ich bekenne mit meinem Mund, weil ich im Herzen glaube, Jesus Christus ist mein Herr und mein Retter. Danke, Vater, im Namen von Jesus. Amen. Preist den Herrn. Steht auf, Gemeinde. Hebt eure Hände überall in diesem Saal. Preist den Herrn. Der Herr segne dich mit dem Segen Abrahams, mit dem Segen aus 5. Mose 28. Ich sehe im Geist, dass viele von euch den Segen erleben werden. Gesegnet beim Eingang, gesegnet beim Ausgang. Ob du einen Neuanfang wagst oder an einem Wendepunkt stehst, Gott sagt, mach dir keine Sorgen. Ob du gehst oder kommst, du bist gesegnet. Der Herr behüte dich, bewahre dich und alle, die du liebst, in dieser ganzen Woche vor jeder Gefahr, vor allem Bösen, vor jedem Angriff der Finsternis. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und schenke dir Gunst bei Menschen an jedem Ort. Mögen sich Türen öffnen, wo du sie brauchst, und mögen sich Türen schließen, die dir nicht gut tun, und zwar ganz fest. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und über deiner Familie und schenke euch seinen vollkommenen Shalom. Wohlergehen, Heil, Frieden in jeder Hinsicht. Im Namen von Jesus. Seid ihr gesegnet worden? Preist den Herrn. Wir sehen uns wieder.